Ja, heute sind wir auf der Zeche Zollverein und wollen uns mal dem Thema Produktdesign widmen. Und was wäre da besser geeignet als das Red Dot Design Award Museum hier in Essen? Und dazu steht mir zur Verfügung Jörg Zumklei. Hallo Herr Zumklei. Guten Tag. Ja, vielleicht erzählen wir erstmal ein bisschen was hier zur Atmosphäre, zum Schauplatz. Was sind das hier für Räumlichkeiten? Und natürlich auch zu Ihrer Person. Wie sind Sie hier hingekommen? Genau, also wir befinden uns hier auf der Zeche Zollverein, genauer gesagt im Red Dot Design Museum, was im alten Kesselhaus der Zeche Zollverein angesiedelt ist. Und es ist aktuell ja die größte Präsentation aktuellen Produktdesigns weltweit. Und wir haben auf einer Ausstellungsfläche von 4000 Quadratmetern rund 2000 Produkte dauerhaft ausgestellt, alle mit dem Red Dot bedacht, also erfolgreich im Red Dot Award Product Design und Träger des Red Dot Labels. Wie sind Sie denn hier zum Red Dot System gekommen? Also ich bin seit 2011 hier bei Red Dot als Online-Redakteur. Das bedeutet, ich informiere in unseren Medien, also über unsere Website, über unsere Kanäle wie Facebook, YouTube, überall sämtliche Aktivitäten des Red Dot. Und gleichzeitig als Mitglied der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bin ich auch Ansprechpartner für entsprechend Journalisten internationaler Art und versorge entsprechend Medien mit Informationen über Red Dot, über den Red Dot Design Award oder auch Design-Themen, so wie wir es heute auch machen, dass ich so ein bisschen als Ansprechpartner fungiere für Red Dot und auch Design. Was hat Sie denn überzeugt, jetzt hier sich mit Design zu beschäftigen? Also hat das das Studium gebracht oder das grundsätzliche Interesse privater Natur? Oder was bringt einen dazu, bei Red Dot hier anzufangen? Sowohl als auch. Also ich bin tatsächlich Kunsthistoriker, habe Kunstgeschichte studiert, habe mich auch im Studium schon mit Design, da speziell Möbeldesign, Bauhaus, Freischwinger, Marcel Breuer, um ein paar Stichworte zu nennen, beschäftigt. Und natürlich ist Design halt überall spürbar, ist überall gegenwärtig und vor allem Produktdesign, das sind Gebrauchsgegenstände, die man überall hat. Und als ich mich damals beworben habe bei Red Dot, guckte ich nur auf meinen Schreibtisch und sah schon 5, 6 Sachen, die beim Red Dot Design Award ausgezeichnet wurden. Nicht, dass ich da im Vorfeld speziell drauf geachtet hätte, aber es ist schon so. Sehr gut designte Produkte haben auch meistens zu Recht einen Designpreis verdient. Und das war für mich natürlich auch eine Bestätigung dessen, mich dort als entsprechend Online-Redakteur zu bewerben, da ich halt auch entsprechend diesen Hintergrund sowohl das Studium ein wenig, aber als auch das private Interesse für Design hatte und noch habe. Und bei der Bewerbung hilft es dann besonders, wenn man 6 Produkte zu Hause steht. Selbstverständlich, ich habe es direkt angemerkt. Ja. Natürlich waren dann 4 davon von Apple, aber so ein bisschen war auch was dabei, was aus diesem Apple-Kosmos herausragte und nicht im Elektrobereich angesiedelt war, was dann auch einen Red Dot trug. Mhm. Ja, vielleicht kommen wir mal zum Produktdesign generell. Seit wann gibt es denn so diesen Begriff? Also früher hat man einfach Produkte gemacht, man hat irgendwas industriell gefertigt, aber Produktdesign ist ja schon irgendwie so ein Begriff der Neuzeit. Ja, einerseits schon. Natürlich hat jedes Produkt erstmal eine Form, eine Gestaltung, ein Design. Dass es jetzt als Produktdesign beschrieben wird. Viele sagen auch Industriedesign, weil es industriell gefertigte Produkte sind. Andere sagen Produktgestaltung. Und man kann auch davon ausgehen, man könnte es zurückführen, natürlich einerseits auf die Industrialisierung, andererseits aber würde ich den Begriff Produktdesign oder Produktgestaltung eher so Richtung 1920er Jahre, also ums Bauhaus herum, wo es wirklich sich herauskristallisierte, okay, das Bauhaus hatte war eine Bildungsstätte für Kunst, Design und Architektur und hat dort auch gezielt in serieller Weise Designobjekte, damals vielleicht Gestaltungsobjekte, Möbelgestaltung oder so genannt, produziert und auch mit innovativen Materialien experimentiert. Stahlrohrmöbel beispielsweise wurden dort zum ersten Mal gefertigt. Und dort liegt auch so ein bisschen die Wiege des deutschen Designs, welches dann später auch als Design Made in Germany international bekannt wurde. Also wir haben jetzt über 100 Jahre Produktdesign Made in Germany letztens erst gefeiert und ja, das ist wahrscheinlich so ungefähr die Wiege dieses Begriffs Produktdesign, vielleicht dann auch im Deutschen eher als Produktgestaltung kommuniziert. Was macht das denn aus? Also wo fängt das an? Bei welchen Produkten sagt man, das ist jetzt nicht Produktdesign? Also da kann man sich ja vorstellen, von Keksen über Möbel bis hin zu Toilettenpapier. Kann man das für jede Kategorie anwenden oder ist das auf irgendwas beschränkt? Nein, eigentlich keine Beschränkung gibt es insofern nicht, als dass natürlich alles gestaltet ist. Kekse und Nahrungsmittel, gut, es gibt auch Food-Design, aber es ist tatsächlich eher so bei uns zumindest beim Red Dot Design Award, dass wir Wettbewerbskategorien haben, um es ein wenig zu clustern. Also wir hatten 2013, 19 verschiedene Kategorien, die sich auch jedes Jahr ein wenig ändern, um halt so spezifische Sachen nochmal herauszustellen. Also wir haben vom Automobil bis über Office-Bereich, Interior Design, Architektur, alle möglichen Bereiche, die wir abdecken und auch die Produkte, da ist im Prinzip nichts, was es nicht gibt. Also von der Büroklammer, wo man eigentlich denken würde, das ja, Projekt Büroklammer oder das Produkt ist halt so normal und so uns gegenwärtig, als dass man da nicht mehr viel redesignen könnte, gibt es dann tatsächlich teilweise neue Produkte, wie entsprechend besonders gestaltete Büroklammern, die zum Wettbewerb eingereicht werden. Gut, bei anderen Sachen, die vielleicht so generisch sind, wie weiß ich nicht, Toilettenpapier oder sowas, ist es nicht unbedingt ein Produkt, was beim Wettbewerb eingereicht wird. Aber jeder, der mal auf Reise war, weiß dann wahrscheinlich das mehrlagige Toilettenpapier in Deutschland zu schätzen, wenn er irgendwie aus der USA wiederkommt. Ja. Also da steckt schon was hinter und da haben sich auch Gestalter vielleicht oder auch Marketingmenschen was bei gedacht, als sie dieses Produkt auf den Markt gebracht haben, ja. Werden denn Produkte eher so im Kleinen designt oder geht es eher um Gesamtgebilde? Also man kann sich ja vorstellen, man hat eine Verpackung, man hat das Teil selber, man hat noch irgendwas, was man dazulegt. Was davon ist wichtiger oder wird beides nochmal einzeln bewertet? Sowohl als auch und es ist tatsächlich bei Red Dot so, dass wir drei Wettbewerbe hier haben, also Red Dot Award Product Design für Produktgestaltung, Communication Design für Kommunikationsleistung, also von Postern über TV-Spots und Sound-Logos etc. Und dann haben wir noch Red Dot Award Design Concept, welcher in Singapur stattfindet, welcher sich mit Design-Konzepten auseinandersetzt. Und vor allem zwischen Produktdesign und Kommunikationsdesign gibt es gewisse Schnittmengen. Also wir haben natürlich das Produkt, welches physisch anfassbar ist und auch während der Jurierung von den Juroren als solches Produkt nur bewertet wird, ohne die Verpackung, ohne sämtliche zusätzliche Materialien oder schöne Kampagnen oder sowas, also einfach nur autark als Produkt bewertet wird. Und beim Communication Design haben wir das andere, die Hülle im Prinzip, die Verpackung, die Gestaltung, das Poster. Und da gibt es Schnittmengen, also vor allem im Bereich Packaging Design, wenn man sich jetzt ein Handy vorstellt, welches natürlich als Produkt erstmal interessant ist, dann aber natürlich durch das Packaging auch besonders gut wirken kann und sich natürlich auch so am Markt präsentieren kann, durch innovative Gestaltung der Verpackung. Also es muss nicht nur eine eckige Schachtel sein. In diesem Jahr wurde bei Communication Design ein Konzept für ein Smartphone vorgestellt, welches aus Asien kam, was halt auch in seiner Gestaltung des Packagings besonders war und dort nicht nur einfach einen Karton hatte, einen Beileger, sondern es war aus besonderem Karton gestaltet, besonders schön illustriert und wirkte dadurch nochmal anders und unterstrich halt auch so diese Andersheit des Produktes an sich. Und dort gibt es halt, wie gesagt, Schnittmengen zwischen Kommunikationsdesign, sprich Packaging, oder halt auch irgendwelcher Marketing-Aktivitäten um das Produkt herum und natürlich auch das Produkt an sich als physisches Objekt, welches dann in diesem Wettbewerb Red Dot Award Product Design bewertet wird. Also diese Kommunikation, die hat das Produkt nicht inne, sondern nur die Verpackung. Oder wie kann man das zusammenfassen? Natürlich hat ein Produkt, verkauft ja im Prinzip auch eine Welt. Also wenn man an Apple denkt, das ist ein ganzer Lifestyle, der dort an den Mann gebracht wird, sowohl über das Produkt, jeder identifiziert sich dann vielleicht über sein iPhone. Andererseits wird dieses natürlich unterstützt durch entsprechende Marketingkampagnen. Und wenn man an die ersten Anzeigen oder Poster des iPod denkt, wo einfach nur eine Silhouette zu sehen war und dann zwei weiße Ohrstöpsel. Jeder wusste, es ist ein iPod und es ist halt trotzdem diese Welt, die da kommuniziert wurde und jeder wollte Teil dieser Welt sein. Und so geht das Hand in Hand. Aber natürlich ist das Produkt das, was man präsentiert. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die halt nur über Kommunikationsdesign laufen. Sei es Jahresberichte von Unternehmen oder so ist, die eigentlich relativ langweilig vielleicht sind für Außenstehende, weil es sich um Zahlen eines Unternehmens dreht, die aber durch besonderes Produkt, durch besonderes Kommunikationsdesign interessant gestaltet werden können. Also Jahresberichte, die dann besonders schön illustriert sind oder durch besondere schöne Haptik oder Schriften im Ausdruck vermitteln, dass es auch weit mehr gibt als nur die trockenen Zahlen. Nochmal zum Kommunikationsdesign. Was kann man denn da alles bewerten? Also so Jahresabschlussberichte sind auch Corporate Designs zum Beispiel, also genau. So Unternehmensbilder damit drin? Oder genau, was Corporate Design, komplette CIs eines Unternehmens, Typografien, Logos, aber auch jetzt vermehrt Apps, Internetseiten und eigentlich im Prinzip alles, was Werbung unterstützt. Also es sind Posterkampagnen, auch TV-Spots, Animation, Illustration, also alles, was so im Bereich Grafikdesign und visuelle Medien angesiedelt ist. Ich habe auf der Website gesehen, dass Red Dot zum Beispiel 9 Bewertungskriterien hat. Sind das so anerkannte Kriterien oder was versucht man bei einem Produkt alles einzufangen? Genau, also Produkte sind natürlich nicht einfach so zu bewerten, dass man sagt, das gefällt mir nicht, sondern man muss natürlich das an irgendwelchen Kriterien festmachen. Und so haben wir uns auf diese 9 Kriterien verständigt, die halt so ein bisschen aktuelle Erkenntnisse auch widerspiegeln über formale Aspekte, über ökologische Verträglichkeit, Langlebigkeit von Produkten. Und diese Kriterien bilden halt einen Orientierungsrahmen für die Juroren, an die sie sich halten können. Natürlich muss nicht jedes Kriterium komplett gleich gewichtet werden, sondern es ist einfach ein Rahmen, an dem sie sich halten und für jedes Produkt beurteilen, okay, entspricht das der aktuellen formalen Qualität? Wie ist es mit der Ergonomie bei Sachen im Bereich Office? Sehr gefragt. Natürlich ist der Stuhl nicht nur schön, sondern funktioniert ja auch. Kann man da gut und lange drauf sitzen, ohne dass man hinterher mit Rückenbeschwerden aufsteht? Und das sind Kriterien, die für jedes Produkt individuell berücksichtigt werden und natürlich nicht gleichmäßig für jedes Produkt angewendet werden können. Aber es ist ein Ermessensspielraum, der für die Juroren gegeben wird, um halt überhaupt Design zu bewerten und weit von diesem nur es gefällt mir und es gefällt mir nicht wegzukommen. Also mit anderen Worten, ich pick mir mal eins jetzt hier raus, Innovationsgrad. Wenn der Innovationsgrad so hoch ist, dass ich von dem Produkt insgesamt überzeugt bin, dann kann es sein, dass alle anderen Kategorien gar nicht so gut erfüllt werden, aber das Produkt trotzdem den Red Dot verdient. Das ist so nicht richtig. Also Red Dot Design Award ist halt ein Designpreis, das ist kein Innovationspreis. Wir präsentieren und zeichnen hier nicht nur ganz neue Produkte aus, die es so vielleicht noch nie gab, sondern es sind natürlich meistens Produkte, die vielleicht schon mal als Produkt physisch vorhanden waren, vielleicht redesigned wurden, aber es muss nicht das Rad neu erfunden werden. Das heißt, nicht gleichzeitig, wenn jetzt ein Produkt vielleicht innovativ ist, aber aufgrund der verwendeten Materialien überhaupt nicht erschwinglich oder ökonomisch, kann es auch sein, dass dieses Produkt, obwohl es super neu ist und innovativ, nicht mit dem Red Dot bedacht wird, weil es muss schon einige Kriterien erfüllen, muss natürlich nicht zum gleichen Maße sämtliche Kriterien erfüllen. Ja, können wir vielleicht einfach mal ein paar Punkte nennen, was so Kriterien wären, dass man sich auch was darunter vorstellen kann? Ja, also dieser genannte Innovationsgrad natürlich, aber auch Funktionalität. Also Design muss natürlich funktionieren und es nützt nichts, wenn, wie gesagt, auch Produkte schön gestaltet sind in der äußerlichen Form, aber so in der Funktion nicht überzeugen. Und deswegen haben wir auch bei der Jurierung sämtliche Produkte physisch vor Ort. In einer großen Halle werden diese präsentiert und die Juroren sind alle vor Ort und probieren diese Produkte entsprechend aus, nehmen sie in der Hand, testen sie. Im Automobildesign fahren sie mit den Autos wirklich eine Proberunde, probieren wirklich alles Mögliche aus, um entsprechend auch hinter das Produkt zu steigen. Es ist nicht nur äußerlich als vielleicht schön oder schön gestaltet zu empfinden, sondern es wirklich in der Funktion auch auszuprobieren. Und natürlich ist das eines der wichtigsten Kriterien. Also neben der formalen Qualität muss die Funktionalität gewährleistet sein. Angesprochen war auch schon bereits die Ergonomie, die auch, wie gesagt, im Office-Bereich, aber auch in der Medizintechnik sehr wichtig ist. Und natürlich auch die Produktlanglebigkeit. Also es nützt natürlich kein Produkt, welches vielleicht durch verschiedene oder falsche Materialzusammenstellungen nicht so lange überzeugt. Also wir haben häufig den Begriff der Obsoleszenz, dass Unternehmen vielleicht absichtlich Sollbruchstellen einbringen. Vielleicht, natürlich. Das kann natürlich eine Red Dot Jury natürlich nicht beurteilen, weil sie keine Langzeittests machen kann und sich nur mit dem Produkt so auseinandersetzen kann, wie es vor Ort ist. Aber es wird darauf geachtet, dass die Materialien zusammenpassen. Also wenn da ein Produkt vielleicht schön gestaltet ist, aber anstatt verchromter Teile billiges Plastik verwendet, was vielleicht optisch noch etwas hermacht, aber einfach haptisch dann nicht mehr, kann es sein, dass es dann auch, wie gesagt, nicht mit dem Red Dot bedacht wird. Was versteht man denn unter dieser formalen Qualität? Das ist im Prinzip das, was das Produkt an sich schon direkt ausmacht. Also wie verstehe ich das Produkt als Konsument? Wenn ich ein Produkt in die Hand nehme, muss ich es ja natürlich nicht nur schön finden, sondern es muss für mich vielleicht sogar intuitiv bedienbar sein. Da redet man auch häufig vom Bereich Universal Design, also Design, welches Grenzen überschreitet, was sowohl ältere Personen als auch jüngere Personen gleichermaßen verstehen. Und das löst zum Beispiel Apple auch sehr gut. Produkte, die wirklich mit einem Daumen zu bedienen sind, intuitiv dort die Menüführung geregelt ist. Und das ist entsprechend ein Teil der formalen Qualität. Also wie verhält sich die Form gegenüber der Funktion? Kann ich es mit entsprechend meinen physischen Fähigkeiten bedienen oder muss ich dafür besonders groß oder besonders kleine Finger haben? Und das ist halt ein Teil, der berücksichtigt wird. Dann gibt es noch so einen Punkt, symbolischer und emotionaler Gehalt. Ja, das ist ähnlich wie diese vorhin schon erwähnte Apple-Welt. Ein Produkt kann natürlich Gefühle und Begehrlichkeiten wecken. Und ein Produkt muss in erster Linie am Markt auch funktionieren. Also es muss natürlich spätere Konsumenten überzeugen, dass es gekauft wird. Das sind alles industriell gefertigte Produkte, die natürlich am Markt dort sich positionieren müssen, auch gegenüber Wettbewerbern. Und wenn man dort durch eine bestimmte positive, einen positiven emotionalen Gehalt sich irgendwie differenzieren kann, weil ein Produkt besonders schön anmutend gestaltet ist, ist das auch ein Teil dessen, was in der Bewertung mit einfließt. Und die Produktperipherie vielleicht als letztes? Was können wir uns darunter vorstellen? Das ist im Prinzip, was passiert später mit dem Produkt? Also wie werden die Materialien später nutzbar sein können, wenn jetzt ein Produkt aus Materialien gefertigt wird, welche später nicht mehr sonderlich weiterverwendet werden, recycelt werden können oder vielleicht sogar auf den Sondermüll müssen? Es ist ein Teil dieser Produktperipherie. Also wie kann ich später, wie wird später mit den Materialien umgegangen? Also ein Produkt, welches vielleicht über viele Weichmacher verfügt, wird nicht vielleicht mit dem Red Dot bedacht als ein Produkt, welches sich auf ökologische Verträglichkeit, was auch ein Teil der Kriterien ist, berücksichtigt, sondern es handelt sich eher so um die Entsorgungsfragen. Was passiert nach dem Produktzyklus mit dem Produkt? Wie kann es weiterverwendet werden? Oder es ist halt einfach ein Wegwerfgerät, was man hinterher gar nicht mehr irgendwie verwenden kann und vielleicht sogar auf den Sondermüll bringen muss. Das sind Sachen, die vielleicht beim Kauf gar nicht erst so berücksichtigt werden, aber natürlich auch den Red Dot Juroren immer noch im Hinterkopf schweben, okay, das ist jetzt für die Zeit vielleicht ein schön gestaltetes Objekt, aber was passiert damit? Was sind für Materialien verwendet worden? Gibt es dort vielleicht irgendwelche später Probleme, was die Entsorgung angeht? Gibt es denn klare Produktklassen, wo man diese Bewertungen anwendet? Also in meinen Augen müsste es auf jeden Fall eine Kategorie Sonstiges geben, weil irgendwelche Produkte passen ja auf keinen Fall da rein und sind vielleicht trotzdem jetzt neu auf dem Markt und passen gut in das Konzept rein, aber passen vielleicht in keine der Kategorien, die man so anwendet. Ja, das ist häufig auch ein Problem. Also wie gesagt, wir haben 19 Wettbewerbskategorien im letzten Jahr gehabt, merken natürlich, okay, es ist nicht alles irgendwie in diese Kategorien ganz klar einzugliedern. Da müssen die Unternehmen natürlich gucken, wie sie sich positionieren wollen, ob sie jetzt ihr Produkt im Bereich Office oder sowas anmelden, weil es vielleicht im weitesten Sinne im Office-Bereich angesiedelt ist. Leider kann man nicht eine Kategorie Sonstiges machen, weil man sonst vielleicht Buntstifte mit Helikoptern vergleicht oder sowas. Und das geht dann halt nicht. Also man muss schon versuchen, das in diese 19 Kategorien, die vielleicht später mal erweitert werden und immer wieder sich differenzieren, einzugliedern, um möglichst die größte Schnittmenge dort zu erreichen. Was hat sich denn da bisher getan? Also wurden diese Bewertungskriterien oder auch die Kategorien oft angepasst oder hat man eigentlich von Anfang an einen guten Stand gehabt und konnte das immer so anwenden? Es gibt natürlich so Klassiker wie Bereich Automobil, Haushalt, Schlafen und Wohnen. Das sind so Kategorien, die waren von Anfang an schon immer da und die werden auch immer bestehen bleiben, wobei es sein kann natürlich, dass Automobil sich dann wieder unterteilt zu Automobil und Automobilzubehör. Das heißt, dieser ganze Zubehörbereich eine eigenständige Kategorie bildet. Aber es gibt so klassische Kategorien, die halt schon von Anfang an bestehen waren. Und dann natürlich durch die weitere Produktentwicklung haben sich natürlich auch neue Kategorien herausgebildet, die entsprechend dann auch in den Jahren und in den Folgewettbewerben weiter berücksichtigt wurden. Und das sind Kommunikationsbereiche hauptsächlich in den letzten Jahren, also die ganzen Smartphones, die vorher vielleicht im Bereich Elektronik geführt wurden, haben jetzt mit Kommunikation einen eigenen Bereich, weil es einfach ja der Markt so hergibt, dass so viel in diesen Bereich investiert und so viel Neues auf den Markt kam, dass dort entsprechend eine Kategorie ja gefunden werden musste oder eine bestehende so geteilt wurde, dass sie zwei neue Kategorien bildete. In meinen Augen ist es schon besonders schwierig, hier die Bewertung überhaupt festzulegen. Aber die Gegenseite, die Produktdesigner, die haben ja wahrscheinlich noch viel mehr zu tun. Vielleicht können wir mal aus deren Perspektive gucken, was da so über die Jahre passiert ist. Gibt es überhaupt noch Innovationen? Wie können die erreichen, dass die hier Eindruck schinden? Was kann man da noch tun? Ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das Rad neu zu erfinden, aber Produkte werden ja natürlich immer wieder neu auf den Markt kommen, auch bestehende Produkte in neuer Form. Und da wird nicht nur einfach irgendwo ein bisschen was in der Form geschraubt oder an der Farbe verändert, sondern es spielen natürlich viele andere Sachen noch eine Rolle. Sei es der technische Hintergrund, dass technische Neuerungen verwendet werden oder entsprechend neue Materialien sich einfach als besser erweisen und für dieses Produkt vielleicht sogar effizienter genutzt werden können. Und daher entwickeln sich Produkte auch Produkte, die es über Jahrzehnte schon gibt, immer wieder weiter. Und es wird dann auch zum Beispiel bei bestehenden Produkten eine besondere Designkontinuität fortgeführt. Beispielsweise der Porsche 911, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, den gibt es natürlich in seiner Ursprungsform, aber wenn man jetzt die aktuellen Modelle oder die Modelle der letzten Jahre gegenüberlegt, sieht man, okay, diese Form ist in Grundwerten noch vorhanden. Man erkennt einen 911er auf der Straße durch seine Silhouette, aber er hat sich immer bei jeder Produktgruppe oder bei jedem neuen Produkt ein wenig verändert, hat aber seine Familie, seine Herkunft im Prinzip nie verloren. Also man erkennt einen 911er auf der Straße, ob das jetzt aber einer aus diesem Jahr ist oder von vor 20 Jahren, das erkennt man erst auf den zweiten Blick. Und das ist halt auch wichtig, dass man so eine Tradition schafft. Und Porsche nennt es die Design-DNA und das trifft es eigentlich ganz gut, dass man halt wirklich eine Produktfamilie schafft und innerhalb dieser Produktfamilie auch zu den einzelnen Modellen die Modelle soweit nur verändert und optimiert, dass sie immer noch auf die gleiche Produktfamilie und Modellreihe zurückzuführen ist. Und bei Porsche gelingt das sogar über Modellreihen hinweg. Also ein Porsche erkennt man und erkennt dann erst auf mehreren Blicken, okay, ist es nur ein Elva, ist es ein Carrera oder ist es Sonstiges. Und das ist halt im Prinzip auch die Markenbildung schafft und Porsche auf der Straße als Porsche erstmal erkannt wird und nicht nur als, okay, das ist Modell XY. Ist das dann auch eine typische Herangehensweise von Designern, dass die versuchen, ausgehend von ihrem Produkt nochmal weiterzuarbeiten? Das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, je nachdem, welche Designstrategie das Unternehmen fordert. Gibt es eine erfolgreichere? Lieber beim Produkt bleiben oder lieber von neuem starten? Was ist beim Red Dot besser angekommen bisher? Na, das kann man so nicht beurteilen. Wie gesagt, wenn man jetzt Apple betrachtet, wo es natürlich nach dem iPhone 4 einen großen Aufschrei gab, dass das iPhone 5 im Prinzip nur ein bisschen länger wurde und jeder sich halt ein ganz neues Produkt und das Rad neu erfunden wünschte. hat Apple ist tatsächlich aber ist seiner Designlinie treu geblieben, hat gesagt, okay, wir bleiben aber dabei, wir möchten unser Produkt wirklich mit einer Hand weiter bedienen können. Wenn man den entsprechend langen Daumen hat, kann man das sogar noch beim iPhone 5, aber es sollte nicht das komplette Produkt neu erfunden werden und da ist sich Apple treu geblieben. Und wenn man auch das iPad gegenüber dem iPhone vergleicht, wo es auch damals einen Aufschrei gab, niemand braucht so ein großes Ding, das sieht aus wie ein aufgepumptes iPhone, aber es ist schon eine Stringenz dort zu erkennen und auch eine Designlinie, die auch sehr erfolgreich ist. Und andere Unternehmen werfen dann halt einfach mehr Produkte auf den Markt, um den Markt mit verschiedenen Modellreihen nicht zu überfluten, aber dort halt erfolgreich zu sein. Und es gibt verschiedene Wege, die auch zum Erfolg führen können. Deswegen kann man leider nicht sagen, dass dieser Weg der einzig richtige ist, sondern auch im Produktdesignbereich gibt es verschiedene Herangehensweisen. Werden die Produkte insgesamt komplexer oder versucht man auch durch so raffinierte Ansätze sogar Komplexität wieder zu reduzieren und Produkte dadurch neu zu machen? Ja, das geht auch so ein bisschen in diesen Bereich Universal Design rein. Also die Gesellschaft wird generell immer ein bisschen älter und Produkte, die komplizierter und komplexer werden, sind vielleicht nicht mehr für alle Generationen gleichsam Hand zu haben. Und deswegen sind auch viele Designer bemüht, entsprechend Produkte intuitiver zu gestalten und vielleicht auch diese Komplexität ein wenig herauszunehmen, dass sie auch über verschiedene Generationen und auch über verschiedene Zielgruppen hinweg funktionieren. Zum System Red.W, wie wurde das überhaupt gegründet? Was hat damals dazu geführt? Seit wann gibt es das? Gibt es das immer schon an diesem Standort? Ja, Red.W ist eine Historie, die auch ziemlich eng mit Essen verknüpft ist. Also ursprünglich geht die ganze Geschichte Red.W bzw. des Designzentrums Nordrhein-Westfalen zurück auf das Jahr 1954, wo durch die Firma Krupp und den Bundesverband der deutschen Industrie damals eine Designförderung bzw. eine damals Wirtschaftsförderung unterstützt werden sollte. Und dort wurde der Verein Industrieform gegründet, welcher der Vorgängerverein des Designzentrums Nordrhein-Westfalen war. Und sollte nach dem Kriege deutsche Gestaltung, deutsche Produkte sollten noch ein bisschen präsentiert werden, um entsprechend die Innovationskraft und die Gestaltungskraft von deutscher Produktgestaltung wieder in den Vordergrund zu rücken. Und 1955 wurde dazu im kleinen Haus der Villa Hügel die sogenannte ständige Schauindustrieform eröffnet von der Familie Krupp. Und dort titelte damals die Süddeutsche Zeitung, dass es halt mit Industrieform doch was anderes gibt als den nur viele zitierten Gelsenkirchener Barock. Also dass das deutsche Design doch viel mehr zu bieten hat als alte Eichenmöbel und Schrankwände. Und das war im Prinzip so der Grundstein für das Designzentrum Nordrhein-Westfalen, welcher der Austragungsort bzw. der Verein ist, der den Red.W Design Award austrägt. Und danach war es so, also bis 1960 wurde diese Ausstellung im kleinen Haus an der Villa Hügel gezeigt und zog danach ziemlich durch Essen. Das heißt, von 1961 bis 1979 war diese Ausstellung in der alten Synagoge in Essen zu sehen, bis aber durch einen Großbrand 1979 auch dort es nicht mehr möglich war, dort weiter zu Hause zu sein. Und dann ging es zunächst von 1980 bis 1987 ins Amerika-Haus am Kennedyplatz, kurze Zeit später in die ehemalige Stadtbibliothek bis 1996. Und dann kam Zeche Zollverein ins Spiel. Also 1996 wurde auf Initiative von Professor Dr. Peter Seetz, welcher der Initiator des Red.W ist und der Vorsitzende von Red.W, entsprechend der Wunsch geäußert, okay, wir möchten Teil von Zeche Zollverein werden, auf diesem Standort unser Red.W Design Museum bauen, unter der Voraussetzung, dass unser Museum von Lord Norman Foster, dem britischen Star-Architekten, entsprechend für unsere Zwecke umgebaut wurde. Und so wurde dieses Kesselhaus, das ehemalige Kesselhaus der Zeche, zu einem Museumsstandort umgebaut. Die alte Struktur, die alte Industriekultur wurde bestehen gelassen. Es wurde eine Art Museum mit reingebaut. Das heißt, es gibt aber immer noch Blicke auf die alte Struktur. Die Kessel wurden gehüllt und entsprechend zu Ausstellungsräumen umfunktioniert. Und es ist immer noch ein sehr spannender Kontrast zwischen dem Alten, was halt seit 1928 besteht, und dem Neuen, was halt 1997 als Red Dot Design Museum dann eröffnet wurde. Und seitdem ist Red Dot hier auf der Zeche Zollverein vertreten. Und da ging auch so ein bisschen die Geschichte dieses Labels Red Dot los. Also ursprünglich wurde zwar schon ein Preis vergeben, Ende der 80er Jahre, ein Label, welches hieß Ausgewählt durch Hausindustrieform Essen. Und 1990 wurde halt dieses Hausindustrieform in Red Dot, in Designzentrum Nordrhein-Westfalen umbenannt. Und später kam halt der Red Dot hinzu. Das heißt, man hat diesem Label, welches vielleicht nicht mehr ganz so einfach zu fassen war, also ausgewählt von der Hausindustrieform, Essen ist halt nicht so markant wie der damals von Peter Seetz eingeführte rote Punkt, der so ein bisschen auf die Kultur in Galerien zurückgeht. Das heißt, wenn ein Gemälde besonders gut ist und besonders gefällt und schnell verkauft wird in einer Galerie, wird es mit einem roten Punkt markiert. Und da kommt dieser berühmte rote Punkt ursprünglich her, wurde auch lange Zeit als roter Punkt geführt, wurde dann auch immer übersetzt in verschiedene Sprachen, nicht als roter Punkt, sondern entsprechend in die Landessprache übersetzt. Und dann hat man sich dazu entschieden, um dieses einheitlicher zu gestalten und internationaler auszurichten, machen wir aus dem roten Punkt den Red Dot und schaffen ein Label, welches halt signifikant ist und dort halt für besonders gutes, ausgezeichnetes Design steht. Zunächst im Bereich Produktdesign, später seit 1993 auch einen eigenen Preis für Kommunikationsdesign. Und das Label Red Dot an sich wurde erst 2001 wirklich eingeführt, dass auch die Wettbewerbe später in Red Dot Award, Product Design, Communication Design, seit 2005 noch Red Dot Award Design Concept unter diesem internationalen Namen geführt werden. Was gehört denn alles zu Red Dot? Also es gibt verschiedene Awards, verschiedene Auszeichnungen. Dann zwei Museen sind mir auf jeden Fall bekannt. Und nochmal so eine Ausstellung, die on Tour irgendwie geht. Habe ich damit alles genannt? Oder? Es gibt eine ganze Red Dot-Welt. Und so wird sie auch teilweise kommuniziert. Also es sind diese drei Wettbewerbe, einmal für Produktdesign, Kommunikationsdesign und Designkonzepte. Innerhalb dieser einzelnen Wettbewerbe gibt es verschiedene Auszeichnungen. Also beim Red Dot Award Product Design gibt es die genannten vier Auszeichnungen, also den Red Dot für entsprechend prämierte Produkte. Dann gibt es Red Dot Best of the Best für ganz herausragende Produktleistungen. Also aber wirklich nur ein Bruchteil dessen, was eingereicht wird, wird wirklich mit dem Red Dot Best of the Best bewertet. Aber auch der wird jährlich vergeben? Auch der wird jährlich vergeben. Also das ist innerhalb dieses Wettbewerbes eine Auszeichnungsart. Also es gibt den Red Dot, the Red Dot Best of the Best, und dann gibt es die Honorable Mention. Das ist auch eine Auszeichnung, die für besondere Detaillösungen vergeben wird. Wenn vielleicht ein Produkt an sich schon sehr gut durchdesignt ist, aber vielleicht ein Detail ist, was herausragt und vielleicht dieses Produkt nochmal irgendwie ein bisschen anders macht als vielleicht die Jahre zuvor, dann wird das vielleicht als Detaillösung mit Red Dot Honorable Mention bewertet. Das sind so diese drei Auszeichnungsarten, und dann gibt es noch diese einzige Auszeichnungsart, auf die sich keiner bewerben kann, nämlich das Red Dot Design Team of the Year. Da gibt es immer ein Design Team, welches über Jahre hinweg schon durch besonders gute Designleistungen überzeugt und dann entsprechend honoriert wird als Design Team of the Year und einen Wanderpokal, den Stylos, erhält auf der Bühne der Red Dot Gala und dort sich als Design Team präsentieren und feiern darf und auch später im Museum einen eigenen Ausstellungsort zur Verfügung hat, wo es sich nochmal als Design Team präsentieren kann und auch die Gestaltungsleistung über Jahre hinweg dann nochmal kommunizieren kann. Und dieser Preis wird seit 1988 vergeben und es liest sich wie ein Who's Who des Designs. Also alle großen Unternehmen waren schon dabei, sei es Apple, sei es Audi, sei es Porsche, Mercedes, aktuell Lenovo. Und das ist wirklich so die Höchstauszeichnung, die gibt es nur einmal und da kann sich auch keiner drauf bewerben, sondern es wird wirklich darauf geachtet, wer ist schon seit Jahren erfolgreich im Designbereich und nutzt halt Design für seine Unternehmensführung. Wird da so ein Team auch mal vorgewarnt oder ist es dann, ja, Sie haben Post und kommen Sie mal vorbei, wir haben was für Sie? Es ist tatsächlich, ich glaube, es geht harmlos vor, erstmal mit einem Anruf. Mhm. Und vom Chef persönlich oder wer macht das dann? Ich glaube vom Chef persönlich. Mhm. Also, oder es kommt so, dass mal ein Termin ausgemacht wird, entsprechend mit der Geschäftsführung des Unternehmens, welches den Preis entgegennimmt. Und dann dort in diesem Termin verkündet wird, so, Sie sind in diesem Jahr Red Dot Design Team of the Year und nehmen Sie diesen Preis an. Und ich glaube, es hat noch niemand gegeben, der gesagt hat, nein, ich verzichte. Also das ist schon eine sehr große Ehre. Und generell ist der Red Dot international so renommiert, dass teilweise, wenn neue Designchefs eingestellt werden, das als ein Kriterium mit in den Vertrag aufgenommen wird. Das, den Zielen, welches innerhalb von dem Zeitraum XY erreicht werden muss, mindestens ein Red Dot gewonnen werden muss. Und da sieht man auch die internationale Signifikanz dieses Labels. Also es ist wirklich international renommiert und im Designbereich absolut führend. Wie kommt das denn? Also gibt es nichts anderes Vergleichbares, was vorher bestanden hat? Ist das wirklich so eine Sache aus NRW, die hier seinen Ursprung hat und jetzt international so weitergetragen wurde? Es gibt durchaus auch noch andere, auch in Deutschland, Wettbewerbe, die auch im Designbereich angesiedelt sind. Und es gibt auch internationale Wettbewerbe. Aber es gibt kaum einen Wettbewerb, der wirklich so über fast 60 Jahre hinweg stringent vertreten ist und sich so eine eigene Welt geschaffen hat. Und mit mittlerweile seit heute 3 Red Dot Design Museum. Wir haben also das Red Dot Design Museum Essen, Red Dot Design Museum Singapur und heute eröffnet Ende August das Red Dot Design Museum Taipei. Ich sag nur tagesaktuell, ja. Genau, also vor 2 Stunden gerade erst eröffnet und deswegen seit heute 3 Red Dot Design Museen entsprechend den Designgedanken in die Welt trägt. Also sowohl durch die Wettbewerbe als auch durch die Museen. Dann das Red Dot on Tour Projekt, was gerade schon angesprochen wurde, wo in Wanderausstellungen im Prinzip in internationalen designstarken Metropolen nochmal Red Dot gesondert präsentiert wird, teilweise themenbezogen, teilweise landesspezifisch, dass nur Red Dot-Preisträger aus einem bestimmten Land dort präsentiert werden. Also Red Dot ist viel unterwegs, zeigt sich überall auf der Welt und Teil dieser Red Dot World sind natürlich dann auch Projekte wie beispielsweise Red Dot 21, welches ein globales Designportal ist, welches vor einigen Monaten ins Leben gerufen wurde, wo sich Designer, aber auch Hersteller präsentieren können, in dieser Red Dot Welt präsentieren können. Ob sie jetzt einen Red Dot gewonnen haben oder nicht, ist innerhalb dieses Portals sekundär, sondern es dient als Informationsportal, wo sich Designer, Hersteller präsentieren können und es natürlich auch interessant ist als Quelle für Architekten beispielsweise, für Architekturprojekte, für Hotels oder sowas, innovative und designstarke Materialien suchen, sei es für den Ausbau eines Badezimmers, wo sie dann vielleicht Armaturen von Grohe oder anderen Herstellern finden. Und das ist halt ein Teil dieser Welt. Natürlich Red Dot an sich ist sogar als Verlag gegründet und präsentiert neben den Jahrbüchern zu den einzelnen Wettbewerben, welches bei Product Design 3 dicke telefonbuchstarke Bücher sind, die zusammen 11 Kilo wiegen. Ah ja, schön. Und das jedes Jahr. Also einmal wird dieses auch dann auf den Markt gebracht und im Red Dot Edition Verlag präsentiert und auch sonst Designpublikationen zum Thema Design, Architektur, Designgeschichte präsentiert. Und ja, sonst, wie gesagt, zahlreiche Projekte hat, die unter dieser Red Dot World zusammengefasst werden können und ja, Red Dot alt international überall auf der Welt bekannt und vertreten ist. Ja, nochmal eine Rückfrage zu On Tour. Geht das immer aus von den Museen oder wer plant diese Touren und ja, kann man sich darauf bewerben, dass man sagt, mein Museum hätte jetzt gerne auch mal eine Sonderausstellung zu dem Thema? So ist es nicht. Also es ist schon so, dass teilweise Designzentren daran interessiert sind oder irgendwelche Designinstitutionen, dass wir gerne mal eine Ausstellung machen würden mit Red Dot prämierten Produkten. Teilweise sind es auch Hersteller aus bestimmten Branchen, die sagen, okay, unser Design in unserer Branche ist so stark, wir möchten jetzt mal eine Tour nur zum Thema Preisträger der letzten 5 Jahre aus unserem Land in dieser Branche machen. Aber man muss immer selber anfragen. Das ist jetzt nicht von hier initiiert. Sowohl als auch. Also es wird auch von hier initiiert, dass man sagt, okay, wir sind jetzt mit Red on Tour, Dot on Tour bald wieder in Xiamen in China unterwegs. Ich glaube ab Oktober, November die Ecke. Werden wir dort in Xiamen präsent sein. Dort waren wir im letzten Jahr schon einmal, zum ersten Mal. Und das ist eine große Messe, mehrtägige Messe mit einem Forum, wo halt über Design als Wirtschaftsfaktor gesprochen wird, diskutiert wird. Und da Design halt ein sehr großer Wirtschaftsfaktor ist und von Unternehmen auch so umgesetzt werden kann, ist dort Red Dot als Ansprechpartner A immer gern gesehen und B präsentierte Red Dot im letzten Jahr über 100 Produkte aus China, die halt in diesem Wettbewerb erfolgreich waren und konnten so die Designstärke und auch für unternehmerische Weitsicht publik machen. Für die Unternehmen, wie schaffen die es denn jetzt hier reinzukommen? Also die werden gute Designer einstellen, die werden Produkte haben, von denen die selber überzeugt sind. Wie schaffen die es dann, dass hier eine Entscheidung getroffen wird, dass das Red Dot prämiert wird auch? Mhm. Es gibt Teilnahmephasen bei den einzelnen Wettbewerben und die sind in der Regel um die 4 Monate lang. Das heißt, Unternehmen oder auch Designer können sich entscheiden, okay, ich möchte am Wettbewerb teilnehmen, um vielleicht das später für meine Kommunikation zu nutzen oder zu zeigen, ich bin halt sehr gut im Bereich Design angesiedelt. Und die bewerben sich halt mit ihrem Produkt. Das läuft so ab, dass die wahrscheinlich im Unternehmen schon eine Auswahl an erfolgreichen oder erfolgversprechenden Produkten auswählen und deswegen nur die besten Produkte von ihrem Unternehmen schon überhaupt erst in den Wettbewerb geben. Und innerhalb dieser Anmeldephase die Produkte anmelden. Das bedeutet erstmal, dass man sich eine Kategorie aussucht, die halt dem Produkt entsprechend, wo das Produkt entsprechend reinpasst, dann das Produkt kurz beschreibt, schon mal Bilder mit dabei liefert und das Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt als Produkt wirklich physisch vorhanden hier hinschickt. Es wird nämlich dann alles erstmal aufgebaut, gesammelt, alles, was innerhalb des Wettbewerbes eingereicht wird. Und wir hatten im letzten Jahr über 1.800 Unternehmen und Designer, die mehr als 4.500 Produkte eingereicht haben. Und also diese schiere Masse muss erstmal gebändigt werden. Und es wird dann alles nach Produktkategorien dort, wo es eingereicht wird, aufgebaut zum einen. Und zum anderen dann in einem mehrtägigen Jurierungsprozess von unabhängigen Juroren. Also im letzten Jahr waren es 37 Red Dot Juroren internationaler Art aus allen Winkeln der Welt und mit sämtlichen kulturellen Hintergründen, die diese Produkte vor Ort bewerten. Also es wird keine Auswahl am Bild oder sowas getätigt, sondern alles, was physisch vor Ort sein kann, außer Architekturprojekte, ist auch wirklich vor Ort, wird getestet, wird Probe gefahren als Auto, wird ausprobiert, wenn es ein Elektrogerät ist oder Fahrräder oder sonstige Sachen. Und es wird dann wirklich diskutiert und auch Wert darauf gelegt, dass sämtliche Juroren auch ihren kulturellen Hintergrund mit einbeziehen lassen. Also vor allen Dingen für den europäischen Markt oder den europäischen Verbraucher ist das vielleicht erstmal auf den ersten Blick nicht ganz leicht nachvollziehbar, warum manche Produkte so gestaltet sind, wie sie da gestaltet sind. Also ich erinnere mich an ein Projekt oder ein Produkt, das war eine kleine Waschmaschine, da passten, weiß ich, ein Schlipper und 2 Socken rein oder sowas. Und das war's. Und der Juror, der entsprechend auch aus Asien kam, sagte, nein, das ist eine sehr gute Erfindung, da die Asiaten relativ wenig Platz haben in den großen Städten und auch viel unterwegs sind. Dann das Notwendigste mal eben schnell durchwaschen zu können und nicht nur irgendwie per Handwäsche im Waschbecken, ist schon sehr gut. Und da fehlt vielleicht dem Europäer der Hintergrund, deswegen versteht er das nicht so ganz. Und da ist es halt wichtig, dass eben dieser kulturelle Hintergrund bei einer solchen Jury vorhanden ist. Und alle Juroren, die geladen werden, als Juroren eingeladen werden, sind halt unabhängig. Das heißt, sie dürfen kein Produkt bewerten, an dem sie selber irgendwie beteiligt waren. Und sind ja nicht irgendwie Vertreter der Industrie oder sowas. Also sie sind teilweise selber Designer oder Inhaber von Designstudios, aber es ist jetzt kein Konzernchef oder Vorstandsvorsitzender von irgendwas dabei. Sie kommen alle aus dem Designbereich, sei es Designkritiker, Designexperten, Journalisten aus dem Designbereich. Also es sind schon Experten auf ihrem Gebiet entsprechend. Das heißt, die Juroren schauen sich wirklich nicht selber auf dem Markt um, sondern die nehmen genau das an, was hier geliefert wird. Das wird auch aufgebaut. Es gibt niemanden, der das erklärt, sondern die Sachen stehen so da, wie sie angeliefert wurden. Oder gibt es da noch Erklärungstexte oder Hilfestellungen? Genau, also die Unternehmen liefern bei ihrer Anmeldung noch Erklärungstexte bei, was aber häufig eher Werbetexte sind. Und daher gibt es Juryassistenten, die sich im Vorfeld schon ein wenig mit den eingelieferten Produkten auseinandersetzen. Aber es ist nicht so, dass sich vorher auf Messen oder sonst wo umgeschaut wird, was ist aktuell auf dem Markt, sondern die Unternehmen müssen von sich oder Designer von sich aus sich entsprechend mit ihren Produkten bewerben. Aber das heißt, wenn ein Handy angeliefert wird, dann liest da auch schon mal ein Assistent das Handbuch vorher und schaut sich genau alle Funktionen an. Genau. Also dass auch wirklich die besondere Kamera oder was auch immer jetzt neuartig ist, verstanden wird und präsentiert werden kann. Genau. Natürlich muss das Unternehmen die Hilfestellung geben, schon mal so ein paar spezielle Features zu präsentieren oder herauszuheben, dass der entsprechende Mitarbeiter Bescheid weiß, okay, darum geht es und das ist halt neu und innovativ und das ist besonders gut gelöst. Und so gibt es immer ein kleines Informationsblatt, was jedem Produkt beiliegt, wo nochmal das Produkt abgebildet ist, eine kurze Erläuterung sowohl zum Hersteller als auch zum Designer und zum Land, als auch eine kurze Erläuterung zum Produkt an sich. Und während der Jurierung sind halt noch Juryassistenten vor Ort, die nochmal zu Rate gezogen werden, wenn es vielleicht irgendwie heißt, was ist das Besondere daran oder wie öffnet man das oder was ist das besondere Feature dieses Produkts, dass man da nochmal nachfragen kann. Und das ist natürlich bei manchen Produkten wichtig, die man vielleicht nicht so auf den ersten Blick unbedingt verstehen kann. Bei anderen Produkten, die sind nun mal selbsterklärend, da braucht man diese Hilfestellung nicht. Wie gehen die Juroren denn vor? Also laufen die wirklich an jedem Produkt vorbei und sagen, ja, ganz klar, das ist es schon mal, also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren? Oder wird erst ein Gesamteindruck sich gebildet und man geht dann nochmal getrennt zu den Produkten oder in der Gruppe? Also das ist ja wahrscheinlich auch so eine Diskussion, die da stattfindet. Genau, das ist auch gewünscht. Also wie gesagt, A, aufgrund des kulturellen Hintergrundes, B, natürlich auch hinsichtlich der Expertise der Juroren. Also jeder Juror ist natürlich Experte in seinem Feld und nicht jeder Automobildesigner kann sein Statement zum Thema Mode oder Accessoires abgeben. Und so ist es schon mal aufgeteilt nach entsprechenden Expertengebieten. Das heißt, dass die Juroren in einer Gruppe für ein bestimmtes Gebiet zuständig sind. Und da ist aber auch jede Jurorengruppe ein bisschen unabhängig, was die Vorgehensweise gibt. Also manche laufen erst durch und gucken sich erstmal, verschaffen sich einen Überblick, das machen alle, aber sagen schon direkt, das kommt raus, das kommt raus. Also wenn es wirklich Sachen sind, bei denen sie schon merken, okay, das ist halt von der Materialwahl einfach so, nicht clever gewählt, dass es einfach im zweiten Step rausfallen wird. Das können sie dann schon beim ersten Mal rauswählen. Viele sagen dann auch so nach den ersten paar Stunden, nachdem sie sich einen Überblick verschafft haben, okay, die Produkte, die wir jetzt noch hier haben, sind auf jeden Fall Produkte, die so gut gestaltet sind, dass sie einen Red Dot verdient haben. Und dann geht es vielleicht noch darum, sind welche dabei, die so herausragend sind, dass sie die Höchstauszeichnung Red Dot Best of the Best sogar verdient haben. Oder sind da welche bei, die vielleicht nur eine Detaillösung haben, also ein Honorable Mention verdient haben. Das ist halt jeder Jurorengruppe so ein bisschen selbst überlassen. Aber es ist de facto wirklich so, dass jedes Produkt begutachtet wird. Teilweise sind sich Juroren schnell einig, dass es nicht gut ist. Oder teilweise wird auch viel diskutiert. Und so ist es auch so, dass die dreitägige Jury-Sitzung, manchmal auch noch eine dreinächtige Jury-Sitzung wird. Also es kann sich dann doch bis in die späten Abendstunden ziehen, je nach Produktgruppe und Diskussionsfreude der einzelnen Juroren. Wird das denn von außen auch beobachtet oder ist das im Geheimen streng abgeschottet? Die Produkte sind sogar geheim. Das ist tatsächlich so, dass es nicht öffentlich ist. Da natürlich es auch Produkte gibt, die nicht ausgezeichnet werden. Und man bewirbt sich natürlich nur mit, wenn man einen Preis gewonnen hat und nicht, ich habe teilgenommen, habe keinen Preis bekommen. Deswegen ist es auch wirklich nicht öffentlich. Und es werden später auch nur die Siegerarbeiten kommuniziert. Es werden nicht alle eingereichten Arbeiten kommuniziert, sodass der Wettbewerber sehen kann, Firma XY hat 20 Produkte eingereicht, aber nur 3 Preise bekommen. Dann sind die anderen Produkte nicht so gut. Das wäre kontraproduktiv. Mhm. Und so ist es wirklich, dass natürlich die Juroren vor Ort sind. Es wird für interne Zwecke dokumentiert und auch später für entsprechende Präsentationen im Jahrbuch dokumentiert. Aber an sich ist es von der Öffentlichkeit abgeschnitten, wobei die Juroren doch Zugang ab und zu noch an frische Luft haben. Also es ist nicht so, dass sie jetzt 3 Tage eingesperrt werden in der Halle. Wir kümmern uns sehr gut um die Juroren, also die kriegen dann auch Verpflegung und dürfen sich auch frei bewegen. Ja, das ist ja echt nett, das finde ich gut. Ja, ich würde sagen, das meiste haben wir zu Red Dot eigentlich schon gemacht. Können wir jetzt vielleicht mal auf Beispiele für gutes Produktdesign kommen? Also ist das möglich, so ohne jetzt was vor sich liegen zu haben, mal wenigstens so die wichtigsten Sachen vielleicht aus den letzten 2 Jahren zu nennen? Ja, natürlich wird Apple viel zitiert, was vielleicht immer abgedroschen klingt, aber es ist einfach ein Unternehmen, was sich wirklich auf eine sehr klare Designlinie spezialisiert hat, sehr minimalistisch, aber sehr intuitiv. Und deswegen gebe ich persönlich immer gerne Apple an, wobei ich weiß, dass auch alle Menschen niemals auch was anderes hören möchten. Aber das ist halt auch nach wie vor State of the Art, was Apple jedes Jahr auch teilweise auf den Markt bringt. Aber was gutes Produktdesign ausmacht, ist nun mal das Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Also sei es die äußere Form, als auch die Materialwahl, als auch die Bedienbarkeit eines Produkts. Also kein Produkt, was hübsch aussieht und dann nicht funktional ist, wird mit einem Red Dot bedacht. Also natürlich in erster Linie darum geht, eine Funktion, ein Produkt mit einer bestimmten Funktion an den Mann zu bringen. Und natürlich unterstützend, mit dieser Funktion unterstützend auch eine besondere Gestaltung. Und auch eine Gestaltung kann für die Funktion förderlich sein. Also wenn ein Produkt besonders von der Haptik sehr gut gestaltet ist, kann es sogar ja, die Funktion noch ein bisschen verbessern. Und ja, das ist, wie gesagt, Apple ein sehr gern gesehenes Beispiel. Ich habe vorhin schon Porsche angegeben, welche halt über Jahre hinweg ein Modell halt immer noch wieder neu erfinden. Das sind so die beiden Klassiker. Aber es gibt jedes Jahr tausende Produkte, die beim Red Dot eingereicht werden und viele Produkte auch wirklich in einem Bereich tätig sind, oder sind, wo man es vielleicht nicht vermutet hätte. Also wir hatten im vergangenen Jahr einen Feuerlöscher und ich glaube, niemand hätte gedacht, dass ein Feuerlöscher mal besonders designt wird. Weil der fristet so sein Leben irgendwo in einer Ecke und wird hoffentlich niemals herausgeholt. Aber es war ein skandinavischer Designer, der halt den Feuerlöscher ein wenig neu designt hat, den zum sogenannten Fire Fund umdesignt hat. Und allein durch die Form dieses Feuerlöschers auch die Funktion direkt erläutert. Das heißt, im Falle eines Brandes muss man nicht erst noch gucken, welchen Hebel muss ich wo betätigen, sondern man nahm das Ding an diesen Rüssel und drückte halt einfach nur einen Knopf und es funktionierte. Und das ist halt ein Beispiel für Alltagsgegenstände, die man vielleicht gar nicht so als Designobjekte wahrnehmen würde und die halt so umgestaltet die Funktion trotzdem noch verbessern, dass man vielleicht sogar diesen Feuerlöscher nicht irgendwo hinter Vorhang versteckt, sondern naja, dekorativ mitten im Raum würde ich jetzt auch nicht stehen, aber so ein bisschen aus seiner tristen Ecke herausholen würde, weil er einfach ja, von der Form sehr schön gestaltet war, aber auch gleichzeitig von der Funktionalität profitierte. Also die Form hat es wirklich geschafft, die Funktion auf den ersten Blick klarzumachen. Haben Sie sonst vielleicht so 2, 3 Klassiker oder Lieblingsstücke hier aus der Ausstellung, die Sie gerne anführen? Also in der Ausstellung ist es so, dass immer die aktuellsten Produkte präsentiert werden. Also sämtliche Produkte, die mit dem Red Dot ausgezeichnet wurden, sind für mindestens 1 Jahr hier im Museum zu sehen. Anfangs in einer Sonderausstellung, später werden die halt im Museum weiter in anderen Bereichen integriert. Da jetzt einzelne Produkte herauszufinden, ist immer ein bisschen schwierig, weil sie sich natürlich auch über ja, die einzelnen Jahre immer wieder ändern. Aber viel ist es so im ich finde es im Moment sehr spannend, was so verschiedene Materialien angeht. Also im Sportbereich, vor allem im Bereich Fahrräder, viel mit Carbon und leichten Werkstoffen gearbeitet wird, dass man plötzlich ein komplettes Mountainbike oder Rennrad in der Hand hat, was vielleicht 5 Kilo wiegt. Das ist halt schon unglaublich, also was dann so Material nötig ist. Und es hat immer noch die Festigkeit und Steife wie ein gutes Rennrad aus Stahl und das ist halt unfassbar, dass man wirklich über 50% Gewicht einsparen kann durch entsprechend innovative und neue Materialien und gleichzeitig das Produkt dennoch in seiner Funktionalität verbessern kann. Und das sind immer so gern gesehene Sachen, vor allem hier im Bradshaw Design Museum, wo man die Produkte in die Hand nehmen kann. Man hat das Fahrrad dort und man kann es hochheben und merkt es. Okay, es sieht nicht nur schön aus, sondern es fühlt sich auch gut an und es ist leicht. Und das ist halt auch eine der wichtigen Sachen hier im Museum, sich die Sachen nicht nur angucken zu können, sondern ja zum bestimmten Grad auch auszuprobieren oder zumindest in die Hand zu nehmen und entsprechend die haptischen Erfahrungen dann auch mitzunehmen. Was sagen denn die Museumsbesucher oder generell Leute von externen? Gibt es da auch mal Kritik? Also warum hat denn das Produkt ausgerechnet einen Award bekommen und umgekehrt, das finde ich ja viel schöner? Oder wie wird das überhaupt wahrgenommen? Natürlich ist es so, dass hier Alltagsgegenstände, Produkte, Massenprodukte, Industrieware ausgestellt werden. Und manchmal ist es so, dass Leute mit anderen Erwartungshaltungen hier reinkommen, denken an Designmuseum, denken bei Design vielleicht an den Bereich Kunst, stehen dann vor 7 Waschmaschinen, die wir so vielleicht auch bei Mediamarkt oder sonst wo finden würden und denken, okay, was hat das jetzt mit Design zu tun? Diese Leute haben sich aber vielleicht im Vorfeld nicht genug informiert, was das Konzept dieses Museums ist. Und da kann ich es vielleicht sogar noch nachfühlen, dass da vielleicht eine gewisse Enttäuschung zunächst vorherrscht. Aber grundsätzlich ist eigentlich die Stimmung sehr positiv. Wir haben im Durchschnitt 180.000 Besucher pro Jahr. Und im vergangenen Jahr haben wir so eine Pay-What-You-Want-Aktion hier im Museum gestartet, dass man einen Monat lang im Prinzip nach dem Besuch zahlen konnte, oder nach dem Besuch erst seinen Eintritt gezahlt hat und dann gezahlt hat, was man wollte, was einem dieser Besuch wert war und noch so einen kleinen Bewertungsbogen ausgefüllt hat. Und da wurde auch deutlich, dass halt knapp 90% wirklich sehr, sehr zufrieden waren mit dem Museum und sehr überrascht waren. Und auch dieser angesprochene Aspekt, alles mal anfassen zu können, was ja für ein Museum eher untypisch ist, wurde auch dann besonders positiv herausgestellt. Ja, jetzt sind wir im Prinzip schon beim Ausblick und ja, dem freien Teil. Also gibt es irgendwie noch was wir auf jeden Fall vergessen haben? Den Ausblick haben wir gerade erwähnt mit dem gerade eröffneten Museum in Taipei. Aber auch die Red Dot Welt wird weiter wachsen. Und da gibt es wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch einige Projekte, die weiter fortgeführt werden. Und natürlich Red Dot on Tour wird auch weiter Stationen machen im kommenden Jahr. Und die Wettbewerbe werden auch wieder, also Produktdesign wird im November wieder starten mit der neuen Ausschreibungsphase. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Red Dot Gala in Berlin, wo die Preisträger vom Kommunikationsdesign-Wettbewerb geehrt werden im Konzerthaus Berlin. Und so geht es also mit den Wettbewerben immer regelmäßig weiter. Und wir haben es auch tatsächlich so, dass wir innerhalb der letzten Jahre stetig wachsende Teilnehmerzahlen hatten. Und allein 2013 in unseren 3 Wettbewerben, ich glaube 15.500 Teilnehmer aus 70 Ländern vorweisen können. Und da sieht man halt, dass Design noch lange nicht tot ist oder zu Ende designt ist, sondern es geht einfach immer weiter. Und vor allen Dingen durch den Red Dot Award Design Concept aus Singapur sehen wir jedes Mal, wo neue Design-Ideen herkommen, wo viele Studierende noch ihre neuen Produktentwicklungen, die noch nicht physisch vorhanden sind, aber als Konzepte bereits schon so weit ausgearbeitet sind, dass sie eigentlich nur noch darauf warten, realisiert zu werden. Da kriegen wir halt immer wieder neuen Input und sehen, dass da viele kreative Köpfe sind, die sich Gedanken machen, wie kann Design unsere Welt verbessern. Und das ist halt auch einer der wichtigen Punkte für Red Dot. Natürlich den Menschen und Konsumenten bestmögliche Designobjekte zu präsentieren und auch eine Orientierung am Markt zu bieten. Denn in jedem Elektromarkt oder sonst wo wird man von Produkten erschlagen und hat vielleicht gar keine Orientierung, was wirklich gut ist. Und dass man vom Designstandpunkt sagen kann, das ist ein besonders gut designtes Produkt, da ist Red Dot dann natürlich maßgebend. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch kommt. Gut, dann haben wir es wahrscheinlich, oder? Ja, von meiner Seite gerne. Also. Alles klar. Dann Jörg Zunkler, vielen Dank. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Tschüss.